الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد Und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Suhr al-Salam. Wir sind bei Hadith Nummer 750. وعن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت ابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث اشتمل على النهي عن صورتين من صور البيع. الأولى النهي عن تلقي الركبان. من هم الركبان؟ هنا المقصود هم الذين يأتون ببضاعة من خارج البلد فسواء كانوا راكبين أو مشاة. فهناك بعض الناس الذي يذهب إليهم لما يراهم في أول البلد ويشتري منهم البضاعة حتى ما يدخل السوق. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث ابن عمر كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام أي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعونه في مكانه وإنما أن ينقله. وطبعا بارك الله فيكم تلقي الركبان في نهي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أتى من خارج المدينة فهو لا يعرف الأسعار، ما يعلم الأسعار. فإذا لقاه أحد من الناس واشترى منه فقد يغشه. فإذا تلقى الراكب، يعني هذا تلقى الخارج عن البلد أو الجالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. وقال لا تلقوا السلع حتى تهبط بها السوق. يعني إنسان مثلا اشترى شيء، إنسان من البادية أتى، إنسان من خارج المدينة ما يعرف الأسعار، فأتى إلى المدينة، فقبل ما يصل السوق اشترى منه أحد الناس ودخل بها إلى السوق. فإذا أتى صاحب السلعة الذي باع وسأل على الأسعار ورأى نفسه أنه مغبون فهو بالخيار، يستطيع أن ينقض البيع هنا. أما إذا اشتراه منه في السوق يعني هذا السوق وهناك خارج السوق، فدخل السوق فاشتراه منه في السوق، فيجوز له أن يشتري ولكن ما يبيع في أرضه، إنما ينقله إلى ملكي. فإذا انتقل إلى ملكي فلا بأس من أن يبيع. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية ولا يبيع حاضر لباد. ما معنى ولا يبيع حاضر لباد؟ هو أن يكون له سمسارا، يعني هو باد، هو في البادية، فيأتي إلى الحضر إلى المدينة، ف يأتي رجل المنزل ويقول له اترك السلعة لدي أنا أبيعها لك وثم تأتي أنت. فقالوا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ولا يبيع حاضر لباد، هو أن يكون له سمسار، في المنطقة. أما إذا وكله ما صار سمسار، فاختلف فيه العلماء وقيدوا هذا الأمر بتقاييد كثيرة. منهم من قال إذا كان المتاع المجلوب ضروري لأهل البلد فلا بأس في ذلك، أما غير ذلك فلا. إذا بارك الله فيكم، المعنى لا يبيع حاضر لباد هي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، ولكن هذا من ناحية أنه يكون سمسار له، أما إذا ما كان سمسار له ومثلا واحد اتصل بك وقال اشتري لي شيء ووكلك، فهذا توكيل وليس بيع. الآخر يعني لما يبيع له يكون له سمسار يأخذ على ذلك شيء، أو أنه يترك السلعة وما يقول له السعر، ما يقول له السعر فيربح منه، فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدرج بأغنى من السعر الذي تريده. وانتبه بارك الله فيكم، هنا المعنى، المعنى أنه ما يفعل ذلك ليش؟ خشية أنه يستغل، خشية أنه يستغل بهذا الأمر. أما إذا كان شيء ضروري للناس فلا بأس، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم، حديثنا مزيد من هندة فمسج دي قفل طاووس إن شو اليوم طاووس هكي بريفة فان ابن عباس بس دي قفل محمد صلى الله عليه وسلم زاكت لا تلقوا الركبان بس بدوتت ان فيك يردوفت نيشت لوتة دي ihre Ware in die Stadt holen, vor der Stadt, bevor sie den Markt erreichen, empfangen. وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. Und einer, der in der Stadt lebt, darf nicht für einen, der außerhalb ist, etwas verkaufen. Paulus sagte, ich habe Ibn Abbas gefragt, was bedeutet das, dass einer, der in der Stadt ist, nicht für einen, der außerhalb kommt, verkaufen darf. Er hat gesagt, das bedeutet, er darf nicht für ihn Makler werden. Das bedeutet, der ist Makler für ihn und der nimmt Geld dafür, dass er für ihn verkauft. Natürlich, ich weiß, dass diese Wörter nicht klar sind, deshalb sollen wir erklären, was damit hier gemeint wird. La talaqaw al-rukman. Was bedeutet hier La talaqaw al-rukman? Al-Rukman bedeutet hier die Reiter, aber eigentlich, das ist eine Aussage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die von der Mehrheit der Leuten ausgeht. Das heißt, mehrheitlich, wenn jemand in die Stadt kommt, dann nimmt er Kamel oder nimmt er Pferde oder Transportmittel, damit er seine Ware zum Markt bringt. Das bedeutet, diese Leute, die von außerhalb kommen und die wollen was verkaufen, dann dürfte man sie nicht empfangen, indem man sie empfängt, von ihnen die Ware kauft, bevor sie den Markt erreicht haben, bevor sie ihre Ware sozusagen mindestens, bevor sie nach den Preisen gefragt haben. Und das ist klar in diesem Zusammenhang, dass das nicht geht. Zum Beispiel, eine Person lebt in einem Dorf und diese Person kommt in die Stadt und er will in der Stadt auf dem Markt was verkaufen. Bevor er den Markt erreicht, kommt ein Händler und er kauft von ihm. Warum hat der Prophet Muhammad so eine Art von Kauf und Verkauf verboten? Weil das mit Betrug verbunden könnte. Nicht unbedingt, aber das kann mit Betrug verbunden sein, weil die Person die Preise nicht kennt. Und dann kommt einer und sagt ihm, schau mal, du wirst noch in die Stadt fahren und du willst viel machen, dann kaufe ich von dir jetzt hier. Es kann sein, dass er ihm einen Preis gibt, was nicht gut ist. Damit die Sache dann hier geregelt wird, hat der Prophet auch Anweisungen gegeben. Ibn Umar sagte, wir haben damals die Leute, die von außerhalb gekommen sind, wir haben sie empfangen. Der Prophet sagte, ihr dürft das nicht machen, bis sie den Markt erreicht haben. Und wenn auch in dem Markt das passierte, dann sollte man das nicht verkaufen, solange man erstmal das nicht bei sich gehabt hat. Das heißt, du kaufst von ihm auf dem Markt. Du tust das bei dir und dann kannst du das verkaufen. Wenn jemand aber eine Ware gekauft hat, bevor die Ware den Markt erreicht hat, und der Verkäufer, ursprüngliche Verkäufer, der kommt zum Markt und der sieht, dass er betrogen worden ist, dann hat er das Recht, die Ware zurückzufordern und die Person sein Geld zurückzugeben. Das heißt, er hat noch die Möglichkeit, diesen Vertrag ungültig zu machen. Da sagt man ja, warum so schwer? Ja, weil das damit zu tun hat. Schaut man heutzutage, es gibt viel Betrug deswegen. Eine Person kommt von außerhalb, der kennt die Leute nicht, der kennt die Märkte nicht, der kennt die Preise nicht. Dann kommt einer und der macht sozusagen, der betrügt ihn. Eine Ware kostet auf dem Markt 50. Der kommt und sagt, ach, diese Ware ist hier so und so und so. Der sagt ihm maximal, ich zahle dir 20. Und dort bist du, guckst du. Die Person denkt, oh, wenn das 10 kosten wird und der zahlt mir 20, dann lieber hier 20, als ich nachher zum Markt komme und zahle mir nur 15. Aber diese Person kauft für 20, weil der Händler ist, der kennt die Preise, und er verkauft auf dem Markt 4,50. Deshalb ist es wichtig, wenn man außerhalb ist, dass man die Preise auf dem Markt erstmal fragt und dann kauft oder verkauft. Zweitens, der Prophet sagte, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. Al-Hadir, das ist eine Person, die seinen Aufenthaltsort hat in der Stadt oder im Dorf. Und Al-Bad, derjenige, der außerhalb wohnt. Das ist wie in der Wüste oder diese Leute, die weit leben. Wenn diese Leute kommen, dann sollte man für sie nicht verkaufen, sondern die sollen das für sich selber tun. Ibn Abbas wurde gefragt, was bedeutet das? Er hat gesagt, dass man Makler wird für ihn. Das wird Makler. Der geht und sagt, ja Leute, es gibt eine Person, der hat diese Ware, kauft ihr und der nimmt dafür Geld. Das ist aber anders als Vertretung oder Beauftragung. Vertretung oder Beauftragung ist anders als dieser, sage ich jetzt, als diese Art Kauf und Verkauf. Manche haben gesagt, manche Gelehrten haben gesagt, aber wenn diese Person die Preise kennt schon und der sagt dir, okay, verkaufe mich, dann sagen sie, ist das kein Problem, weil er die Preise kennt und so weiter. Andere Gelehrten haben das so erklärt, haben sie gesagt, zum Beispiel einer, der kommt vom Weiten und du bist in der Stadt und du sagst ihm, ja, wenn du jetzt sofort verkaufst, dann wirst du verlieren. Lass die Ware bei mir und ich verkaufe das langsam, aber für einen höheren Preis, als was du jetzt verlangst. Und da schlägst du einen Preis oder etwas Gewinn darauf, dass du bist für diese Person Makler. Und deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verboten. Warum? Damit man nicht betrügt und damit man auch nicht betrogen wird. Betrogen wird für denjenigen, der vom Weiten kommt, und Betrug ist für denjenigen, der in der Stadt ist, der für ihn das verkauft. Aber Vertretung oder Beauftragung ist was anderes in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa ala. Außer jetzt, dass etwas notwendig ist. Aber darf man zum Beispiel in ein Dorf fahren und dort was kaufen bei den Leuten? Natürlich. Darf man zu diesen Leuten, die im Weiten leben, bei ihnen was kaufen? Ja. Weil das anders ist als hier. Wallahu ala. Warum hat der Prophet ﷺ das erklärt in diesen beiden Fällen? Pass auf. Weil, wenn du Einzelpersonen von den Leuten kaufst, die die Preise nicht kennen, dann hast du eigentlich Gewinn. Aber das ist schlecht für die Allgemeinheit. Aber wenn eine Person mit seiner Ware kommt und die Leute sehen die Ware, dann kann es heißen, dass der Preis vielleicht auch besser wird für diese Person, die vom Weiten kommt. Aber für die Allgemeinheit ist es besser hier, weil dann man sieht, es gibt Ware, da kann man kaufen und verkaufen. Wallahu ta'ala, eine Weisheit ist das. Okay, und noch dazu, das ist auch, wenn jemand immer kauft von den Leuten, dann wird er sozusagen alles beherrschen, kontrollieren. Das sollte man nicht in diesem Zusammenhang. قال دي هند العقد عندهم دي بالمأربعين والله أعلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. تكلمنا عليه بارك الله فيكم. إنسان تلقى الجلب، يعني واحد جالب بضاعة، إنسان تلقى خارج السوق فاشترى هذه البضاعة ثم أتى السوق ليبيعها، فصاحب البضاعة الأصلي بالخيار، رأى نفسه أنه مغبون فله الخيار بذلك، ولو شراه كذلك بسعر السوق فالخيار له. بارك الله فيكم. ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاك تلسان في شون إكلير أبو هريرة التسيب ليفا ونفا der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, der sagte, empfängt nicht die Leute, die ihre Waren in die Stadt holen, bevor sie den Markt erreicht haben. Und wenn jemand einen von diesen empfängt hat, dann hat der Verkäufer, wenn er den Markt erreicht, noch die Entscheidung, diesen Handel ungültig zu machen. Sagen die Gelehrten auch, das in Sahih Muslim, die Gelehrten sagen auch, wenn auch diese Person den gleichen Preis gibt, was auf dem Markt ist. Das ist wichtig, subhanallah. Ich meine, manche Leute vielleicht können das nicht oder können das nicht richtig verstehen, was damit hier gemeint wird. Damit wird jede Art Betrug sozusagen verhindert, und jede Art auch Ausnutzung von anderen, von Unwissenden auf dem Markt auch sozusagen verhindert, und damit auch würde der Handel mit bestimmten Themen verhindert. Warum? Weil die Leute das nicht schaffen können. Jeder weiß das. Der sagt, nein, bevor du sag, ich gebe dir, sagt, okay, wir warten, wir fahren zum Markt erstmal und dann sehen wir wieder. Und wenn, dann gebe ich dir, kein Problem. Aber erstmal auf dem Markt sind wir. Auf dem Markt dann, wenn ihr ihn verkauft, wenn ihr ihn verkauft, dann hat der Händler die Ware. Aber der sollte das sozusagen in sein Eigentum bekommen. Und wenn er angenommen an der Ecke von dem Markt, zum Beispiel an einer Ecke von dem Markt das gekauft hat, der soll das transportieren zu seinem Stand oder zu seinem Laden. Und dort kann er weiterverkaufen, nicht davon. Aber heutzutage, was können wir machen mit diesen großen Mengen von Eisen oder von Zement und so weiter? Die Gelehrten, die haben diesbezüglich auch unterschiedliche, sage ich jetzt, Formen oder Aussagen, wie man das am besten schaffen kann. Weil du nicht immer sozusagen auf dem jetzt angenommen, du hast 50.000, 60.000 Säcke von Zement, da kannst du die nicht alle zu deinem Lager holen. Oh, deshalb gibt es die Möglichkeit, dass du ein Stück mietest, zum Beispiel am Hafen, und das ist deins. Und wenn du die Ware dort hast, dann kannst du das weiterverkaufen, weil das dir gehört. Das ist in Ordnung. Das ist anders, dass du etwas sozusagen verkaufst, bevor du das in deiner Hand bekommen hast. Und leider, es wird heute sehr viel gemacht, auch unter Muslimen, dass sie etwas kaufen und verkaufen, bevor sie das gekauft haben. Das heißt, ich gebe euch Beispiel, und das ist Haram, al-Iyadu Billah. Zum Beispiel, du bist ein Baufirma, du hast eine Baufirma, und du sagst jemandem, wir wollen Zement kaufen. Oder Eisen kaufen, Stahl. Eine Person sagt, wie viel willst du? Du sagst ihm, wir wollen angenommen 50.000 Tonnen Eisen und 50.000 Tonnen Zement. Der sagt dir, okay, ich verkaufe. Du sagst ihm, hast du? Der hat gesagt, ja. Was macht diese Person? Der geht selber zu einer Firma. Und er sagt, ich brauche 50.000 und 50.000. Wie viel? Die sagen zum Beispiel 50 Dollar دي 100 دولار مايستنس اربايتن 50 دولار برو تونه و 70 دولار برو تونه Dann kommst du zu dieser Person und du sagst ihm, okay, ich gebe dir für 51 und ich gebe dir für 71. Du sagst, okay, ich kaufe. Du sagst ihm, dann musst du auf Konto was überweisen. Diese Art ist haram. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Yum ya Akhwa fil Ahd al-Hadith hier. هناك بعض المسائل التي تكون صعبة جدا مثلا لو اشترى الإنسان 50,000 طن من الحديد أو 50,000 طن أو 1,000,000 طن من الـ من الـ من السمنت اسمنت ما يستطيع أن ينقلها كلها فأحيانا قد يبيعها في الميناء فحتى يخرج من هذا الأمر ماذا يفعل يكون له مكان مستأجر في الميناء ويبيع من هناك لا بأس أما اليوم الحاصل نسأل الله السلامة أن بعض الناس ماذا يفعل مثلا يعرف أنك تريد إسمنت أو حديد فيذهب ويقول لك كم تريد تقول له أريد كذا فيذهب ويتفق مع شركة أخرى بحيث يزيد السعر عليك وهو ما عنده شيء هو سمسار فقط فيبيعك ويشتري منك وهو ليس ما عنده شيء هذا حرام لأنه باع ما لا يملك وفيه غش والعياذ بالله نسأل الله السلامة وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه ولمسلم ولا يسوم المسلم على سوم المسلم هذا الحديث اشتمل أيضا على صور أولا النهي عن بيع الحاضر للبادي وتكلمنا أن يكون له سمسارا كما قال ابن عباس ثانيا ولا تناجشوا النجش تكلمنا عنه وبارك الله فيكم أن يزيد في السعر أو ينقص في السعر للضر بأخيه ثالثا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع الرجل على بيع أخيه فالمعنى أن يقول إذا وقع البيع بالخيار فيأتي في مدة الخيار رجل فيقول للمشتري افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه أو أحسن منه وكذلك الشراء أما السوم الأمر الآخر وهو السوم أن يكون صاحب السلعة والراغب فيها على البيع اتفقا ولم يعقدا فيأتي آخر فيقول للبائع أنا أشتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن انتبه لا يبيع الرجل على بيع أخيه في بيع صار وهم في مدة الخيار كيف؟ انتبه الآن أنا أقول الأخ مثلا نريد نبيع ونشتري جيد فهو مثلا أقول اشتريت هذه يقول اشتريت ب50 أقول له بعتك صار البيع صار نحن لسه في الخيار ما تفرقنا فيقول هو يقول طيب أنا بعطيك أكثر أو أقول له بعد يومين نلتقي عشان أعطيك السعر فهو يأتيني أو هو يأتي يقول له ارفع أو نزل وأعطيك فهذا بارك الله فيكم اللي هو ما يجوز البيع على بيع أخيه أما الثاني السوم انتبه السوم كيف أقول له كم تشتري يقول لي ب50 أقول له طيب خليني أفكر كذا فهو يقول لي لا ترى أنا بدفع لك 51 هل هذا بيع المزايدة؟ لا هذا ليس بيع المزايدة لأن بيع المزايدة ما فيه شيء وورد صريحا في بعض الأحاديث ورد صريحا بيع المزايدة في بعض الأحاديث، ضعفها بعض أهل العلم، ضعفها بعض أهل العلم. ولكن بارك الله فيكم، لو كانت الأحاديث ضعيفة فيبقى الأصل، وهو الأصل في البيوع الحل، الأصل في البيوع كلها الحل، إلا أن يرد فيها شيء فيه حرام. مثلا هل أنا أقول لكم من يشتري هذه بأورو؟ واحد يقول بأورو، الثاني يقول أقول أنا أرفعوا السعر، واحد يقول أورو، الثاني يقول أورو نص، ثالث ثلاثة كذا، هذا ما فيه شيء، لأنه أنا أعرض سلعة وكل واحد يعطي، وهي التجارة يعني في السوق، مثل السوق أنت تكون عارض تجارة والناس تتزايد زايد عليها، فما في أي مشكل في هذا. أما هذا أمر ثاني، انتبهوا هنا أمر دقيق، أنا وأنت فقط، وأنت ما تريد مزايدة وما تريد شيء، وأنا اتفقنا خلاص، فتأتي تسوم على سومي حتى تأخذ أنت، فهذا ما يجوز، إنما تنتظر أو تستأذن. تقول مثلا، تقول هل فيني أنا أسوم؟ فأنا أقول لك توكل على الله تسوم، فهنا يجوز. أما إذا ما قلت لك شيء، لا أنا ولا البائع، فما يجوز، والله تعالى أعلم. وعلم ثم قال ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا علم، إذا علم عفوا أن فلانا من الناس يريد الزواج من امرأة، علم فلان يريد الزواج منها، فلا يجوز له هنا أن يقول للمرأة أنا أريد لأهلها، طبعا لوليها، أنا أريد أتزوجها، لأنه يعلم. أما إذا ما كان يعلم، إذا ما كان يعلم، يعني امرأة راح لها فلان وفلان وفلان وهو ما يعلم، فذهب أيضا هو خطبها، فهذا ما فيه شيء، هذا ما فيه شيء. ذاك إذا كان يعلم أن فلان خطبها، هذا ما يخطب على خطبة أخيه. أما إذا ما يعلم، إذا ما يعلم، فإنه يجوز هذا وما في أي شيء بهذا. وقال بعض أهل العلم لابد أن يكون في إجابة من أهلها، يعني قبلوا. ففاطمة بنت قيس أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني أبو جهم ومعاوية، ها خطبوها، خطباها عفوا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. وقال على خطبة أخيه، على خطبة المسلم. قال ولا تسأل المرأة، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، امرأة تقول لي رجل طلق زوجتك وأنا أتزوجك، لتكفأ إناءها، يعني لتكون عندها النفقة وليكون عندها الأمور كلها، تقول له طلق الأخرى. وأتى هنا يعني بمعنى جميل، وهو مسألة أنها تملأ الإناء اللي عندها، يعني مثل الصحن تملأه، أن الزوج سيشتري لها، فتملأ الصحن تريده لنفسها ولا تعطي لغيرها. فكذلك المرأة حرام عليها أن تطلب من الرجل طلاق أختها ليتزوجها ذلك الرجل. إذا أرادت أن تتزوج تزوجها هكذا، ما أرادت تزوجه فلا يجوز لها طلب طلاق أختها، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث زيبن هوندا زوين فمسي أبو هريرة رضي الله عليه زاك تدب وفيك محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن استنس بس أين أين aus der Stadt oder aus dem Dorf, für einen, der im Weiten ist, etwas kauft und verkauft. Das ist in seinem Auftrag sozusagen. Zweitens, er sagte, ولا تناجشوا. Du darfst kein Najash haben. Ein Najash haben sie schon erklärt. Und das ist, dass man einen Preis für eine Ware entweder höher macht oder niedriger macht, damit man einem Muslim Schaden zufügt. Drittens, dass man nicht etwas kauft oder verkauft, wenn weiß, dass sein Bruder das gekauft hat oder verkauft hat. An der Stelle, und das erkläre ich das alles. Und er darf nicht um Hand einer Frau bitten, wenn er weiß, dass sein Bruder um ihre Hand gebeten hat. Und eine Frau darf nicht Pass auf. Eine Frau darf nicht von einem Mann verlangen, dass er seine Frau, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt, damit sie ihr Gefäß voll hat. Und das erkläre ich, was damit gemeint wird. Und bei Muslim, und er darf auch nicht anbieten, wenn sein Bruder etwas angeboten hat. Der darf nicht anbieten, wenn sein Bruder etwas angeboten hat. Was bedeutet diese schwierigen Sätze? Natürlich, jeder Satz muss man erklären. Wir fangen an erstmal mit dem ersten. Der Prophet hat verboten, dass einer, der in der Stadt ist oder im Dorf, dass er für den anderen kauft und verkauft. Und das haben wir schon erklärt im vorigen Hadith. Und zwar Hadith von Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi. Hadith von Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi. Ich denke, am besten ist, dass wir für das nächste Mal, inshallah, 5 oder 6 Matratzen bringen. Ich meine, wenn meine Stimme und meine Unterrichte zum Schlafen bringen, dann bin ich so froh. Ich meine, mashallah, ich sehe nur, Allahumma barak. Ich meine, dass meine Stimme so gemütlich und schön, dass man schläft. Ja, ich meine, da sollen wir uns fragen. Ja, Allah, so viel macht er jamil. Und wie hätte die Nahes? خير ان شاء الله ما هدف طب نقمال بارك الله فيكم ايش معنى ازاي فهمية دي بويرة ان نخدم اندرين فينكت سو شلافن فينكت ان سو شلافن ينا مخدي اوغن وخ انت اوض انا شناف شون اسم الله طيب Das bedeutet, einer darf nicht Makler für einer im Dorf oder aus der Stadt, darf nicht Makler sein für den anderen, der vom Weiten kommt. Das habe ich schon erklärt von Hadith bin Abbas. Zweitens, wala tanajashub. An-Najash haben wir schon erklärt, auch in einem Hadith, der Prophet Muhammad s.a.w. hat verboten, dass man Najash hat, und das Hadith, barakallahu fikum, haben wir erklärt. Was ist An-Najash? Das heißt, dass man den Preis für eine Ware, dass man den Preis für eine Ware erhöht oder sozusagen drückt, damit man einem Muslim Schaden zufügbar handelt. Angenommen, ich verkaufe diese Flasche. Du willst eigentlich nicht kaufen, aber er will kaufen. Aber du willst mir oder ihm Schaden zufügen. Du sagst, nein, ich mache den Preis mehr oder ich mache den Preis weniger. Entweder will er nicht mehr kaufen oder ich verkaufe nicht mehr. Und das nennt man An-Najash und das ist Haram. Drittens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wala yabi'u ar-rajul 'ala bay'i akhi. Was bedeutet das? Das bedeutet, du hast jemandem was verkauft. Und es waren Leute, die haben einen Handel abgeschlossen. Aber die sind noch in der Zeit, dass man es rückgängig machen kann. Wir haben schon einen Kauf und Verkauf, einen Vertrag haben. Und die sind in der Zeit, dass sie rückgängig machen können. Dann kommt einer und der sagt ihm, zum Beispiel zum Käufer, der sagt ihm, du brauchst diesen Vertrag nicht mehr einzuhalten und ich bringe dir besseren Preis. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Passt auf, das bedeutet, der Kauf und Verkauf sind noch nicht, sind abgeschlossen, es ist nicht Vertrag. Aber die sind noch in der Zeit, dass man rückgängig machen darf. Und das sagte hier der Prophet Muhammad s.a.w., das ist verboten. Und alle Gelehrten sind im Konsens diesbezüglich, dass es haram ist, dass man sowas macht. Jetzt, da gibt es noch etwas hier. وَلَا يَسُومُوا عَلَى سَوْمِ أَخِي. السوم, das ist anbieten. Der darf sein Bruder nicht, sozusagen, wenn sein Bruder etwas angeboten hat, der darf auch nicht anbieten. Was bedeutet das? Zum Beispiel, du kommst in einen Laden rein und zwei Muslime, die kaufen und verkaufen. kaufen und verkaufen. Einer kauft und der andere verkauft. Die sind schon bei in dieser Handlung, dann kommst du rein und du gibst einen Preis. Zum Beispiel, ich sage, ich verkaufe ihm die Flasche für 10 Euro. Er sagt mir, für 10 ist viel. Und so, ich sage ihm, nein, schau mal, das ist für 10 gut. Du kommst rein und du sagst mir, okay, ich kaufe auch für 10, wenn du willst, sofort. Aber ich habe mit ihm noch nicht abgeschlossen. Also du bietest an, während wir noch verhandeln. Was hat das mit Auktion zu tun? Aufpassen. Weil wenn man das hört, anbieten und anbieten, da denkt man, dass Auktionen auch nicht erlaubt wären. Auktionen sind erlaubt. Warum? Weil Auktion so aussieht. Und zwar, du sagst zum Beispiel den Leuten, hier Leute, ich habe diese Flasche und ich will mindestens 1 Euro. Wer zahlt mehr? Wer zahlt mehr? Und wenn jemand mehr zahlt, dann bekommt er das. Das ist kein Problem. Aber es ist haram, wenn du nicht kaufen willst, aber du überbietest, um den Preis höher zu machen, dann machst du genau hier ein Najash und du machst genau auch, dass du mehr angeboten hast, nur um deinem Bruder Schaden zuzufügen, und das darf man nicht. Nochmal, Auktion ist erlaubt. Auktion ist erlaubt, aber man darf nicht daran teilnehmen, wenn man nicht kaufen will. Aber hier, das ist was anderes. Dann Barakallahu fikum. Es gibt nicht Hadithe diesbezüglich, aber die Gelehrten haben gesagt, das wäre schwach. Der Prophet Muhammad sallam hat einmal etwas verkauft in einer Aktion. Und es gibt hier keine Gelehrten, die gesagt haben, Auktion ist haram. Das heißt, was man in eBay und sowas macht, ist es kein Problem. Weil das Auktion ist. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was bedeutet das? Das bedeutet, du weißt, dass ein Bruder eine Frau heiraten will. Und er hat schon Angebot gemacht und die Schwester oder die Eltern haben schon zugesagt. Dann darf man nicht zu ihnen gehen und sagen, ich möchte heiraten. Man darf das nicht machen in diesem Sinne. Nochmal wichtig. Jemand will eine Frau heiraten und du weißt davon, dass er schon ein Angebot gemacht hat und er war bei ihnen und die haben zugesagt. Du darfst nicht jetzt gehen und sagen, ich möchte sie heiraten. Aber du willst eine Frau heiraten und noch ein Bruder will sie heiraten, noch ein Dritter will heiraten. Es kann sein, dass du weißt auch, die wollen. Aber die haben schon keine Angebote gemacht. Sie waren nicht bei der Familie. Sie haben nicht um ihre Hand verlangt. Oder angehalten, sagt man. Ja, dann kannst du das machen. Dann kannst du das machen. Beweis dafür ist klar. Fatima bin Qais, sie ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sie sagt ihm, O Prophet, Abu Jahm und Muawiyah wollen mich heiraten. Wen soll ich von ihnen nehmen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, beide nicht, nimm Usama. Usama Nuzayd. Der hat gesagt, Abu Jahm, der hat seinen Stock immer auf seinen Schulter, das ist der schlägt die Frauen, und Muawiyah hat nichts. Nimm Usama. Also, der Prophet hat ihr nicht gesagt, ja, das ist verboten, dass beide zu dir gekommen sind. Die Gelehrten sagen, das bedeutet, wenn jemand das schon verlangt hat, die Familie hat zugesagt, dann darfst du nicht, du wartest mal. Wenn die Familie sagen, wir wollen ihn nicht, oder wenn das nicht klappt, dann kannst du. Aber davor nicht und aufpassen. Ich meine, auch es gibt eine Sache, die in Deutschland heutzutage passiert und das ist schrecklich und das ist haram, weil die meisten unwissend sind in diesem Zusammenhang. Eine Frau, die geschieden ist, während der Scheidung bekommt sie Heiratsangebote und die will während der Scheidung noch heiraten. Das ist Katastrophe, weil die Frau während der Scheidung noch nicht geschieden ist. Das ist nicht abgeschlossen. Abgeschlossen ist, wenn die Zeit der Anzahl Tage zu Ende ist. Sonst darf man nicht. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Und dann noch hat der Prophet Muhammad s.a.w. was verboten. Er hat gesagt, und die Frau darf nicht, eine Frau darf nicht, die Scheidung von ihrer Schwester verlangt. Der meint Schwester jetzt, Schwester im Islam. Das bedeutet, ein Mann will eine Frau heiraten, die Frau, die neue Frau, die sagt ihm, lass dich von der ersten Frau scheiden, dann werde ich dich heiraten. Warum macht sie das? Weil die sozusagen Unterhalt für sich behalten wird. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat hier ein Beispiel gegeben, dass sie ihren Teller voll haben möchte. Sie will das nicht teilen mit einer anderen Frau. Also sie will den ganzen Unterhalt haben, das kann die ganze Versorgung für sich haben. Und sie will das nicht teilen mit ihrer Schwester und das ist haram. Und leider haben wir auch heutzutage in Deutschland sowas, dass manche Frauen, wenn ein Mann zu ihnen kommt und der will sie heiraten, sie sagen ihm, ja, wenn du dich scheiden lässt, dann werde ich dich heiraten. Aber wenn du mit deiner Frau bleibst, dann nicht. Und das ist haram. Das ist verboten, so etwas zu verlangen. Wenn sie nicht will, dann sagt sie, ich will dich nicht. Aber dass sie eine Bedingung macht, Scheidung, darüber belastet. Auf jeden Fall, das hat mit Kauf und Verkauf nichts zu tun, aber das gehört zum Hadith. Der Prophet, das sallallahu alaihi wa sallam, hat das verboten. Für uns wichtig ist hier, wichtig für uns ist so, erstmal, man darf kein Najash machen, man darf nicht etwas kaufen und verkaufen, wenn man genau weiß, dass sein Bruder schon gekauft hat und verkauft hat, gleiche Ware, der wartet erstmal, bis der Bruder das gekauft hat, dann kann er von ihm verlangen und sagt, ich kaufe von dir. Aber er darf sich nicht dazwischen stecken, sagt dem anderen, mach das ungültig, dann kaufe ich. Und dann barakallahu fikum auch die Sache mit dem Saum, das wird anbieten. Wenn er weiß, dass sein Bruder schon angeboten hat, dann soll er warten, bis die Sache geklärt wird. Wenn das aber Auktion ist, dann kein Problem. Du darfst deinen Bruder überbieten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na. Eine Auktion ist ja nicht verboten, aber wie sieht das aus, wenn auf der Auktion heiße Ware, also gestohlene Ware, handelt? Und ich weiß als Mitbieter aber nicht, dass diese Ware gestohlen ist und erwerbe die und ein Bruder kommt zu mir und meint, das was du da hast, wurde von mir neulich gestohlen. Habe ich mich des Haramis schuldig gemacht? Wenn man eine Ware gekauft hat und man wusste nicht, dass diese Ware, geklaut worden war, dann hat man sich nicht schuldig gemacht. Also soll man diese Ware zu demjenigen zurückbringen, der das geklaut hat, und der nimmt man sein Geld zurück und er sagt ihm, fürchte Allah und du darfst das nicht machen und gib diese Ware den Leuten zurück, von denen du weggenommen hast. Ja, dann gibst du ihm auch zurück. Ja, und du nimmst dein Geld. Und wenn du Zweifel hast an einer Person, dass er mit geklauten Sachen handelt, dann kaufst du von ihm nicht. Und das ist logisch. Ich meine, etwas, was 1000 Euro kostet, du kaufst das für 50 Euro, na, du sollst dir Gedanken machen. Die Leute sind nicht blöd. Ich meine auch, wenn jemand, egal wer, wenn jemand auch in Not ist, der wird nicht etwas für 1000, für 50 Euro verkaufen. Der wird das vielleicht für 200, 300, 400 Euro verkaufen, aber 50? Ich habe schon mal gefragt, aber wie ist das dann, wenn die Person schon weg ist, die ist nicht mehr erreichbar, wie kann man das? Ja, und wer hast du gewusst, dass das geklaut? Danach habe ich eine Person auf mir gesagt, dass das geklaut. Ja, aber vielleicht lügt diese Person. Da müsste man sich vergewissern erstmal, vielleicht lügt er. Es gibt eine Person, die sagt so von sich selbst, ach bestimmt ist das geklaut. Wie kann man wissen, dass er geklaut ist? Kann Kippet machen, aber... Nein, da gibt es nichts mit Kippet. Da gibt es nichts. Kein Inshallah. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا مجد الله سبحانه وتعالى فهم مياه فما شأنهم والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.